WDR 5. Neugier genügt. Wie wird eine Bibliothek in 100 Jahren aussehen? Also vorläufig werden es sicher noch vorwiegend Monitore sein, ob auf Tablets oder Laptop oder PC. Ich hege den Wunsch, das lesende Hirn, so wie wir es kennen, zu bewahren. Ich kann mir eine Bibliothek vorstellen, die ganz ohne gedruckte Bücher und Zeitschriften auskommt. Dieses Semantic Web bietet auch da einiges an Potenzial, dass ich also über Schlagwortwolken navigieren kann. Man sammelt sich da so einen Suchraum zusammen und kann in dem dann auch stöbern. Und dieses Vernetzte, wie in einem mit Fäden verbundenen Labyrinth, das ist etwas, was wir versuchen, elektronisch darzustellen. Den Bereich nennt man dann Computervisualistik. Zurzeit stellen wir uns vor allem auch eine hybride Bibliothek vor, also eine Bibliothek, die sowohl analoge Medien beinhaltet wie auch digitale Medien. Westfalen, Gütersloh, die Stadtbibliothek. Eine riesige Glaskuppel überwölbt das Innere. 4 Ebenen umkreisen den Kuppelraum. Rund 130.000 Bücher, CDs, DVDs, Zeitschriften in Regalen und Vitrinen. 2. Stock. Hier standen vorher Regale und das haben wir dann alles geändert und hier freigeschaufelt. Petra im Winkelried, Bibliothekarin. Das ist Teil des Konzepts, dass man eben einen Bereich tatsächlich hat ohne die ganzen Bücher. In der Mitte des Raums steht das Herz der Etage. Ein trichterförmiges Leuchtobjekt in türkisblau. Kuh-Thek. Kuh soll eine Espresso-Tasse symbolisieren. Thek den Tresen, an dem Bücher ausgeliehen werden. Ich starte auf unserer Website www.stadtbibliothek-gutersloh.de. Neben dem UFO ein überdimensioniertes Tablet. In 8 Projektbibliotheken Nordrhein-Westfalens sind die beiden Elemente gleichermaßen zu finden. Lichtskulptur und berührungsempfindliche Mini-Bildschirme. Multi-Touchscreens. Lounge-Inseln, fahrbare Trennwände. Das kann man sich so hinstellen, wie man das haben möchte. Die Q-Thek, ein flexibler Medienraum. Das wäre so ein Beispiel für ein Interface, mit dem man versucht, die virtuellen Angebote in den Raum zu holen. Rudolf Mumenthaler, Professor für Bibliothekswissenschaft, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur, Schweiz. Früher hat man die Information, die Publikationen geordnet, die man selber im Haus hatte. Und jetzt ging es darum, dass man Beschreibungen von Informationen im Web zugänglich macht, die dazu führen, dass man von einem Werk aus auf ganz andere Dinge kommt. Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main. Hier kommen wir jetzt direkt in ein Magazin. Lange Gänge, hohe Regale. Keine Fenster. Und hier sind wir nun gerade an der Stelle, wo die Sammlung losgeht hier in Frankfurt mit der Signatur D451, Meine Hunde im Nordland von Egerton Young. Es riecht nach Papier. Die Ordnung Numerus Cordens. Das heißt, fortlaufende Signatur in der Reihenfolge ihres Eingangs. In den Magazinen, 3 Etagen unter der Erde, lagern die Schätze der Bibliothek. Platz für rund 20 Millionen Bücher. Druckwerke in deutscher Sprache. Der Bau existiert seit 1997. Ein Komplex aus Beton, Glas, Stahl, kanadischem Ahorn. Mit Lesesaal und Ausstellungsraum. Für mich sind Bibliotheken wirklich der Ort, an dem man einfach die Fülle des veröffentlichten Wissens einsehen kann. Es ist frei für jedermann. Elisabeth Nickemann, Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek. Für das Lesen, Verstehen, Nachforschen kann ich mir vorstellen, dass gerade auch Generationen, die als Born Digital gleich mit dieser Technologie groß geworden sind, dass die sehr zufrieden sind mit einer virtuellen Bibliothek. Im November 2008 ging die Europeana online. Eine universelle Bibliothek. Bislang speisen rund 40 Millionen Bilder, Textdateien, Tondokumente das Netzwerk. Liefern Abbilder. von Büchern, Briefen, Gemälden, Tagebüchern, Schallplatten. Es ist alles, was Kultur in Europa je ausgemacht hat, inklusive natürlich Wissenschaft, inklusive der Alltagskultur. Die Europäer ist ein riesiger Speicher des Wissens, der Kunst, der Diskurse. Körperlos und weltumspannend. In der Europäer sind einige sehr moderne Ansätze verwirklicht worden, gerade im Bereich des Semantic Web. Hinter dem Semantic Web, dem semantischen Netz, verbirgt sich die Möglichkeit, nach Inhalten individuell zu suchen und sie in Beziehung zu anderen Inhalten zu setzen. Mensch und Maschine interpretieren gemeinsam das Wissen im Netz. Was eben bei einer digitalen Bibliothek sehr wichtig ist, dass man auch das, was man beim Durchgehen durch die Reihen von Büchern, die man bei einer klassischen Bibliothek hat, dass man da auch Sachen findet, die man nicht gesucht hat sozusagen. Das heißt, ich suche jetzt nach Hirnforschung, ich kriege nur alle Bücher über Hirnforschung, sondern ich kriege vielleicht auch noch Bücher von Philosophen, die sich über dieses Hirn Gedanken gemacht haben. Norbert Reitinger, Informatiker, Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Und dazu braucht man bei digitalen Bibliotheken eben sogenannte Metadaten, also Daten über die Bücher, die beschreiben, was in den Büchern als Inhalt drin ist, all das, was zum Beispiel ein Bibliothekar oder ein interessierter Leser annotieren würde. Dem digitalen Schriftstück ist ein Schlagwortkatalog beigefügt, den die Maschinen durchsuchen und den Bibliotheksbenutzern präsentieren. Die Suchenden schlendern nicht durch die Regale, auf denen die Bücher in einer bestimmten Ordnung stehen. Sie wischen mit dem Finger über eine Grafik. Was wir halt versuchen auszunutzen, ist, dass der Mensch ein visuelles Wesen ist sozusagen. Also, dass er Informationen auch im zweidimensionalen Raum sehr gut wahrnehmen kann und im zweidimensionalen Raum gut sortieren kann. Für die Forschung ist der digitale Bibliotheksbesuch der Zukunft ein Fingerspiel auf berührungsempfindlichen Mini-Bildschirmen. Ein Lauf von Themengruppe zu Themengruppe. Das heißt, von Blob zu Blob. Binary Large Object. Das sind Knotenpunkte, die verschiedene Informationen zu einem Thema bereithalten. Es ist eine Suche mit dem Finger in einem Raum, dem die dritte Dimension fehlt. Dennoch besteht die Vision, der Suche den Anschein zu geben, es würde im traditionellen Zettelkasten gewühlt. Es gibt Forschungsrichtungen, die genau in diese Richtung gehen, dass man also auch virtuelle Welten integriert, virtuelle Brillen und Ähnliches. So there's going to be a new library. In Oslo wird eine neue Bibliothek gebaut, 2019. Ich glaube schon, dass die Architektur eine große Rolle spielt. Wichtig ist für mich die Einheit der Form und des Inhalts der Funktion. Weil wir etwas vielleicht Erhabenes haben wollen, wenn wir denken und arbeiten. Die Aufgabe des Architekten ist nicht, immer was Neues zu erzeugen. Wir müssen Richtiges erzeugen. Ich glaube, Bibliotheken und Bücher verkörpern physisch und symbolisch das Beste für unser lesendes Gehirn. Marianne Wulff, Professorin für kindliche Entwicklung, Boston, USA. Die Bibliothek ist der Ausdruck einer universellen Gemeinschaft von Lernenden. Für den Nutzer ist natürlich die Innengestaltung zentral. Ich vergleiche die Bibliothek mit einer Kathedrale. Früher hatte eine Kirche oder ein Palast den Mittelpunkt einer Stadt gebildet. Die Kathedrale ist ein Ort der Anbetung in allen Religionen. Aber darüber hinaus ist sie das Symbol einer Kultur. Darin ist sie der Bibliothek ähnlich. Stuttgart. Nahe des Hauptbahnhofs. Ein weißer Würfel. Sichtbeton. Glasbausteine. Vier Eingänge, die exakt ausgerichtet sind. Gen Ost, West, Süd, Nord. Geometrie ist einfach ganz klare, einfaches Prinzip. Da gibt's keine persönliche Wille drin, ja, und da keine persönliche Gefühl drin. Ganz pur reine menschliche Intelligenz drin. Eun Jung Yi, Architekt. Deswegen, diese Gebäude strahlt als ein Monolith. Eun Jung Yi steht in seinem Büro in Köln, vor dem Modell, dem Siegerentwurf für die neue Bibliothek in Stuttgart. Wie eine Stadt sei der Bau konzipiert. Die Treppen, die sich spiralförmig durchs Haus winden, stehen für Gassen. Die Arbeitsplätze symbolisieren die Privatsphäre. Der Lesesaal mit Regalen voller Bücher ist der öffentliche Raum. Ein terrassenförmiger Marktplatz, überdacht mit Glasbausteinen. In der Mitte auf dem Boden ein Brunnen, durch den Licht strömt. Ins Herz der Bibliothek. Einen Kubus, der nichts in sich birgt. Kein Buch, kein Monitor, kein Möbel. Ein Raum geviert aus Leere, Stille und Licht. Und diese absolute Leere besitzt alles, ne? Ein Raum der Einkehr. Ein Zitat auf das Pantheon, den antiken Kuppelbau in Rom. Diese Stuttgarter Bibliothek ist von abendländischer Kultur abgeleitet. Also hier Pantheon und hier oben dieser terrassierte Raum ist auch von Bibliothek in Alexandria zum Teil abgeleitet und Bibliotheksentwurf von Etienne Blé für französische Nationalbibliothek aus der französischen Revolutionszeit. 2011 wurde der Monolith eröffnet. 2013 zur Bibliothek des Jahres gekrönt. 38 Meter hoch, 8 Ebenen, Lernateliers, Kunsträume, die Namen tragen wie Studiolo, Galerie B, Skriptorium, Showroom, Kinderblick, Graphothek. Aber ich habe mit Raum beschäftigt, nicht weil ich einen Raum für Bücher schaffen wollte, sondern ich wollte einen Raum für Menschen schaffen. Eine Schnittstelle von Buchkultur und Medientechnologie. Diese Bibliothek soll schon ein geistiges Zentrum von neuen Zeitalter dieser Stadt reflektieren. Papier und Daten unter einem Dach. Die Bibliothek, ein Ort zweier Welten. Es gibt neuere Gebäude, die sich nicht mehr Bibliothek nennen. Ein Grenzort, an dem der Übergang von einer Kommunikationsform in die nächste offenbar wird. Es gibt ein Projekt in der Schweiz, das heißt Speicherbibliothek. Da haben mehrere Bibliotheken sich zusammengetan und werden dort die älteren Bücher einlagern. Und man kann dann Bücher nach wie vor bestellen über den Katalog, sie werden dann geliefert, aber sie stehen nicht mehr im Raum. Und da stellt sich jetzt in diesen Bibliotheken sehr akut die Frage, wie bleibe ich denn mit meinen Inhalten, mit den Medien sichtbar? Der Bibliothekswissenschaftler Rudolf Mumenthaler. Man setzt einen viel stärkeren Schwerpunkt heute auf die Funktion des Raums, die über das Medienkonsumieren hinausgehen. Also, dass man sich trifft, dass man dort gerne isst, dass man Freizeit verbringt und so weiter. Aus dem realen Bibliotheksraum erwachsen neue Plattformen. Eine Architektur mit Folgen. Schriftstücke verlieren ihre materielle Bedeutung. Bibliothekare, Bibliothekarinnen ihre ursprüngliche Bestimmung. Die Verwaltung der Bücher. Die neuen Aufgaben und Rollen für Bibliothekare ist eines der heißesten diskutierten Themen. Also so etwas, was jetzt schon in den letzten Jahren sich gezeigt hat, ist, dass es ganz wichtig ist, dass man eben auch gut mit Menschen umgehen kann. Und sie haben das vielleicht so nicht gelernt. Und sie sind Bibliothekarin, Bibliothekar geworden, weil sie gedacht haben, ja, ich habe nur mit Büchern zu tun. Und jetzt müssen sie plötzlich zu den Forschenden in der Universität oder Leseveranstaltungen in öffentlichen Bibliotheken. Hier sind wir dann allerdings an der Station, an der die Buchtransportanlage ihre Gleise wechselt. In der Deutschen Nationalbibliothek wird jedes Schriftgut aus dem deutschsprachigen Raum bewahrt. Sei es Schund oder Schöngeistiges, seien es Forschungstexte oder Comics. Doch wie verhält es sich mit den Medien im Netz? Die unzähligen Weblogs, die auftauchen und verschwinden. Kein Verlag, kein Absender. Da können die Bibliotheken dann vielleicht ihre Stärken einbringen, dass sie eben in diesem viel größeren Informationsmeer die Nutzer auch führen können, dass sie ihnen einen Weg zeigen können. I can't imagine a world without libraries. Das ist dieses Modell, ja, für die Stadt Nanjing. In der Schweiz ist es gerne so, dass man bestehende Häuser umnutzt. Und dieses Körper habe ich so wie Metapher von Raumschiff gemacht, ja. For me, they're a place to get lost in other worlds. Auch wenn die ganze Welt untergeht, wenn eine Bibliothek überlebt, dann geht die Welt weiter. Also da bin ich mir ziemlich sicher, solange es Bäume gibt, wird es Bücher geben. Das Buch hat ein sehr gutes User-Interface, es funktioniert ohne Strom. My name is Katie Patterson, I'm an artist. Norwegen, bei Oslo. Ein Waldgebiet, Nordmarka. I'm originally from Glasgow. Mai 2014. In der Nordmarka pflanzt die Künstlerin Katie Patterson 1000 Fichten. And at the moment the seedlings are Juni 2015. Die Setzlinge sind knapp 13 cm hoch. The trees will be cut down and pulped, made into paper. 2114 werden die Bäume gefällt, um aus ihnen Papier zu machen für den Buchdruck. 100 Jahre später. Oslo im Jahr 2114. Deichmanske Bibliothek. Obergeschoss. Ein Raum mit Blick in Richtung Nordmarka. So we'll have a telescope that you can look to the forest and at the same time be with the manuscripts. In dem Raum stehen Bücher aus Papier, gebunden und bedruckt. And it's called Future Library. Bibliothek der Zukunft. 100 Bände, geschrieben in einem Zeitraum von 100 Jahren. Jedes Jahr ein Werk. Von einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin. A lot of authors who aren't born will be contributing to the project. Viele Autoren sind noch gar nicht geboren. So it projects us forward in time. Das Projekt sei ein Wandern zwischen den Zeiten, sagt Katie Patterson. What will become of the book in the future. Zwischen der Tradition des gedruckten Buches und seiner Zukunft. Band 1. Margaret Atwood. Scribbler Moon. Irgendwo wird nachzulesen sein, wie die Schriftstellerin ihr Manuskript der Künstlerin Katie Patterson überreichte. Damals, im Mai 2015. Niemand wird das Manuskript auch nur antasten. People could pick up the book, open the first page at Margaret Atwood's Scribbler Moon. In 100 Jahren nehmen Leute Margaret Atwoods Buch Scribbler Moon aus dem Regal. Ein Werk, das heute geschrieben wurde, für die Leserschaft von morgen. Wie eine Flaschenpost zieht The Future Library, die Bibliothek der Zukunft, durch die Zeit. Strandet an einem Ort, über den die heutige Generation nur zu spekulieren vermag. In the Deichmansk Library. 2019 wird der neue Bibliotheksbau eröffnet, im Hafen von Oslo. 5 Etagen, Theater, Cafés, digitale Bereiche, Bücherecken. And then on the top floor, I'm actually working with the architects of the library. Auf der obersten Etage konzipiere ich gerade mit den Architekten einen Raum der Stille. Das ist der Raum für die Bibliothek der Zukunft. Einen Moment, hier gibt es ein paar Hinweise. 2114. Bücher sind Museumsobjekte. Monitore sind Vergangenheit. Die Bibliothek ist ein antiquierter Begriff. Die Nutzer, Nutzerinnen sind kybernetische Organismen, Cyborg. Menschen um künstliche Bauteile erweitert. Da haben wir dann Kontaktlinsen, die das schon integriert haben. Zum Teil sind die Wände natürlich schon fähig, Dinge darzustellen, aber ich habe auch selber eine Linse, die ich trage. Klassische Bibliotheken sind das Gedächtnis der Welt. Besser, größer. Erinnerungsreicher ist das Gedächtnis eines jedes Einzelnen. Eingeschlossen in den Grenzen der Räume. Konzentrierte Sammlungen, die uns nicht die Realität selbst vermitteln, sondern Abbilder liefern. Ausschnitte der Welt zwischen gestern und morgen. Das ist nicht ein einziges Ziel, ja? Dass alle Menschen nur zerstreut leben, ohne geistige Beschäftigung miteinander. Künftige Bibliotheken vereinen in sich den physischen Raum und den Extraraum, den die digitale Ordnung entwirft. Da greifbare Objekte, dort pure Inhalte, da die Beständigkeit, dort der Wandel. Die physischen Häuser sind nicht länger bloße Bühne für Bücher. Sie sind die Aroda, der Marktplatz, an dem diskutiert, gestritten, geschwiegen wird. Sie sind Lernspace und Fundgrube. Wer findet, der sucht. Jedes Finden, eine neue Suche. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.